Erster, ich sah Gottes rechte Hand. Gott saß auf seinem Thron. In seiner Hand war eine Schriftrolle. Die Schriftrolle war innen und außen beschrieben. Sie war mit 7 Siegeln zugebunden. Zweiter, ich sah einen starken Engel. Der Engel rief laut, wer ist gut genug, die Schriftrolle zu öffnen? Wer kann die Siegel aufmachen? Dritter, niemand konnte die Schriftrolle öffnen. Niemand konnte hineinsehen. Nicht im Himmel, nicht auf der Erde und nicht unter der Erde. Vierter, ich weinte sehr. Denn niemand war gut genug, die Schriftrolle zu öffnen oder hineinzusehen. Fünfter, einer der alten Männer sagte zu mir, höre auf zu weinen. Sieh, der Löwe aus dem Stamm Juda hat gewonnen. Er ist Davids Nachkomme. Er kann die Schriftrolle und die 7 Siegel öffnen. Sechster, ich sah ein Lamm. Es stand mitten vor dem Thron. Um das Lamm waren 4 Tiere und die alten Männer. Das Lamm sah aus, als wäre es getötet worden. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen. Die Augen sind die 7 Geister von Gott. Gott hat sie auf die ganze Erde gesandt. Siebter, das Lamm ging zu dem Thron. Es nahm die Schriftrolle aus Gottes rechter Hand. Achter, das Lamm hatte die Schriftrolle. Da fielen die 4 Tiere und die 24 alten Männer vor dem Lamm nieder. Jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen. In den Schalen war Weihrauch. Der Weihrauch ist wie die Gebete der heiligen Menschen. Neunter, sie sangen ein neues Lied, du bist gut genug, die Schriftrolle zu nehmen. Du kannst die Siegel öffnen. Denn du wurdest getötet. Mit deinem Blut hast du Menschen für Gott gekauft. Sie kommen aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Ländern. Zehnter, du hast sie zu Königen und Priestern für unseren Gott gemacht. Sie werden auf der Erde regieren. Elfter, ich sah und hörte viele Engel. Sie waren um den Thron, die Tiere und die alten Männer. Es waren sehr viele Engel, 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Zwölfter, sie riefen laut, das Lamm ist gut genug. Es wurde getötet. Es soll Macht, Reichtum, Weisheit und Stärke bekommen. Es soll Ehre, Lob und Segen bekommen. Dreizehnter, ich hörte alle Geschöpfe. Sie waren im Himmel, auf der Erde, unter der Erde und im Meer. Alle sagten, der, der auf dem Thron sitzt, und das Lamm sollen Segen, Ehre, Lob und Macht bekommen. Das soll immer so sein. Vierzehnter, die 4 Tiere sagten, Amen. Und die alten Männer fielen nieder und beteten Gott an.